Aus Anlass des Tages des leuchtenden Sterns, des größten Festes der Nation, gab es am 13. Februar im Kulturpalast des Volkes und im zentralen Arbeiterkulturhaus gemeinsame Auftritte der Laienkunstgruppen der Komitees, Ministerien und zentralen Institutionen. Dabei traten die Mitarbeiter der mehr als 30 Einheiten, darunter der Staatlichen Akademie der Wissenschaften, des Zentralvorstandes des Jugendverbandes, des Ministeriums für Metallurgie und der Verwaltung für Bau im Ausland auf. Die Darbietung seien sich die leitenden Funktionäre des ZK der Partei der Arbeit Koreas, einschließlich Kim Gi-nam, und die Mitglieder des Kabinetts, der Massenorganisationen, Komitees, Ministerien und zentralen Institutionen an.